finden da bin ich im Wasserfall voller Tränen. Ich geb dich in dein Leben, okay, dort bist du sicher vergeben. Das Glück, was ich sah in der Weite, was nur du allein, doch dann kamen mehrere, die in mein Leben, mein Drang, in mir genug Zufriedenheit geben. Doch alles, was ich machte, war einfach mit dir zu sein. Hab Mut, so tu dich nicht im Todesraum. Dort lastet deine Tränen in Dornen. Ja, aber wieso gehst du dann fort? In deinen Armen zu liegen, bin ich Feuerflamme. Doch du sollst mich vergessen für immer, denn ich bin nicht mehr lange dein, lange dein, lange dein, lange dein. An den Tag, als du mich verloren hast, begab ich mich in tiefe Trauer, du schien mir im Traum so, als du vor mir standst, im Schein deiner Augen half nix, mich zu erinnern, wie du mich einmal geliebt hast. Das war ein Gefühl der ungeheuren Zeit, wie griff ich mich in meine Seele. Begib dich dort, begib dich dort, begib dich dort, begib dich, begib dich dort. So lass uns nicht mehr daran erinnern, du wirst trotz allem in meinen Augen zu sehen sein. Lass uns dort vergeben, wo wir uns besser leben. Halt dich tiefer in dein Leben, so lass ab von wegen mit mir. Ich kann nicht so, lass uns nochmal sehen. Tu nicht dies zu verschwenden, nein. An dem Tag, als du mich verloren hast, begab ich mich in tiefe Trauer, du schien mir im Traum so, als du vor mir standst, im Schein deiner Augen half nichts, mich zu erinnern, wie du mich einmal geliebt hast. Das war ein Gefühl der Ungeholfensein, begrieb ich mich in meine Seele.